to hope for. You know, the chosen. Die Auserwählten. The chosen and the called, they are two different people. Und die Berufenen sind zwei verschiedene Leute. I will not go into that message, amen, because it needs more explanation. In Romans 4. Römer 4. From verse 17. 17. He said, "For as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were." Verse 18. Who against hope believe in hope? Romans 4. Römer 4. Nothing 17. To hope for. Er hatte keine Hoffnung. You know, if you still have something to hope for, you cannot see Christ. Wenn du nichts mehr hast zum Hoffen, dann kannst du Christus nicht sehen. I don't want to be in that position. Aber wir wollen in dieser Situation nicht sein. Das gefällt uns nicht. Amen. Your children, you have to love it. Aber als Kinder Gottes sollten wir das lieben. You know, because it is not over until you say it's over. Es ist erst vorbei, wenn du sagst, es ist vorbei. Amen. You know, that things get worse. Weil Dinge schlimmer werden. Does not mean the end of victory. Heißt nicht, dass es das Ende ist vom Sieg. The darkest hour comes before the dawn. Die dunkelste Stunde kommt vor dem Tagesanbruch. Amen. That things get worse does not mean the end of your victory. Dass Dinge schlimmer werden, heißt nicht, dass das das Ende ist. You don't look at every the chosen in the Bible. Wenn wir uns die Auserwählten in der Bibel sehen. Moses. Mose. All of them. Daniel. The three Hebrew boys. Die drei Hebräer. If you look at them. Wenn wir uns diese Leute anschauen. The end of flesh. Das Ende vom Fleisch ist der Anfang von Christus. God's children never give up. Kinder Gottes geben nicht auf. Wir sind nicht geboren, um aufzugeben. Amen. The Christ world that you belong, Jesus never gave up on you. Jesus hat dich auch niemals aufgegeben. He said, I will be with you forever. Wir werden immer für immer bei ihm sein. He said, I will not leave you, I will not forsake you. Ich werde euch nicht verlassen. I am with you forever. Für immer bin ich bei euch. I said you call him a liar. Es sei denn, du nennst ihn einen Lügner. Amen. He's a faithful father. Er ist ein treuer Vater. Amen. If man can even keep any promise, he can keep more. Wenn Menschen Versprechen halten können, wie viel mehr er. Praise the Lord. Halleluja. Amen. No, it seems abnormal. It should be even boring to you. Wenn Dinge normal sind, sollte das langweilig sein für dich. The more harder, the more you believe that. Umso schwieriger es ist. Thank you. Umso mehr solltest du dich bei dem Herrn bedanken. You are really working. Und merken, dass er wirklich the arbeitet. The more you are to believe in. And never doubt. Glauben und niemals zweifeln. Is somebody getting it? Abraham is just. You can see his life. Und das sehen wir in Abrahams Leben. No wonder he was called father of faith. Deswegen wurde er Vater des Glaubens to believe genannt. And to believe. Weil er geglaubt hat und geglaubt hat. And after that, a test that came. Und danach even the test could not keep him from believing God. Und der Test hat nicht dafür gesorgt, dass er Gott nicht mehr geglaubt hat. It could not stop him from believing him. Und ihm zu vertrauen. Continue. Praise the Lord. He was not having a lot of promises like us today. Er hatte nicht viele Versprechen wie wir heute. We have a lot. Wir haben viele. But we doubt a lot. Aber wir zweifeln auch viel. Amen. It's not supposed to be so. Also sollte es nicht sein. Amen. There is Romans. We continue in Romans 4. Let me read it to that very place. He said, who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken. So shall your seed be. Praise the Lord. Amen. You know when it is over. When you say it is over. Es ist vorbei, wenn du sagst, es ist vorbei. Amen. Amen. Jesus never gave up on you. Jesus hat dich niemals aufgegeben. Amen. Amen. when Moses and the children of Israel, when they were before the sea, the Red Sea, that sea, als that, Mose no, und die Kinder Israels have to cross vor, dem, it. Am See, vor dem Meer waren, no boat. Ohne Boot, they cannot swim, but they have to cross it. Und sie konnten nicht schwimmen und dennoch mussten sie darüber. Amen. No, no boat, not to cross it, but they have to cross it. Sie mussten über den See, aber konnten nicht schwimmen, no über das Meer. Praise the Lord. Mm-hmm. Then Moses said, stand and see the salvation of the Lord. Und Mose hat gesagt, steht und seht die Errettung des Herrn. That's what you are to tell, whatever is outside there. Und das musst du der Sache sagen, die vor dir steht. Amen. Amen. Whatever problem it is, tell it, you know, just stand and see the salvation of the Lord. Steht und seht die Errettung des Herrn. Praise the Lord. Amen. Who against hope, believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. And being not weak in faith, he consider not his own body now dead, nothing to hope for. Oh, the body was dead. Praise the Lord. Nothing to hope for. Imagine whatever the Lord have for you, and nothing to hold on to. Nothing to hope for in it. Keine Hoffnung mehr. No sign that it belongs to you. Kein Zeichen mehr. No sign that is coming. Oder dass es auf dem Weg ist. You cannot see anything. You cannot know, but you have Christ. Ah, du hast Christus. That is bigger than everything. Is somebody getting it? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. The more it gets harder, the more you are to believe. It's already at hand. Umso mehr glauben wir. Amen. Amen. Having no weak in faith, he considered not his own body now dead. When he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Praise the Lord. Amen. Amen. The Lord told me years ago. He said, what kills his children, their defeat is when they leave him. Der Herr hat mir immer vor vielen Jahren gesagt, dass das, was seine Kinder besiegt und zerstört ist, dass wir ihm nicht mehr glauben. He said, when you leave him, you no longer believe him. Wenn wir ihn verlassen, no nicht mehr glauben, wenn wir ihm nicht mehr vertrauen. Amen. Amen. He said, that is when his children are exposed. If not, you are covered. Dann sind wir bedeckt. Amen. Amen. He staggered not at the promise of God through unbelief. He did not have any unbelief. Hatte kein Unglauben. Amen. He did not doubt God. Er hat Gott nicht angezweifelt. He never questioned God. Er hat Gott nicht gefragt. But was strong in faith, giving glory to God. Is somebody getting this? This should be for us. Und das sollte an uns gehen. We know how everywhere is today in this world. Wir wissen, wie die Welt aussieht. Fear everywhere. Überall Angst. Problem everywhere. Probleme. God's children, we are well settled. Aber Kinder Gottes, wir because we have a big father. Sitzen fest im Sattel, weil wir einen großen Vater you know haben. You know films, some film when they are out in it. Einige Filme, wenn wir uns die anschauen. Superman. Der Held. Once the Superman comes, wenn der Held auftaucht, ist das Problem gelöst. Superman. Wir haben unseren Held. That is Christ himself. Das ist Christus selbst. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You have, you know, once we are watching that, we say, where is it? He's not here there. He's not, when is he coming? When is he coming? They want to carry them. You want to kill them. No, once he just comes, they say, okay, he's there. So also, your father. So ist auch mit unserem Vater. He's greater than any Superman. Amen. Er ist größer als jeder Held. Amen. Don't doubt it. Wir sollten niemals, anzweifeln. I'm being fully persuaded, verse 21, that what he had promised, he was able also to perform. Amen. Ah, oh, Daddy. And therefore, it was imputed to him for righteousness. Please read here as your homework. Amen. Lies bitte Römer 4 als eure Hausaufgabe. Romans 4 as a whole. Amen. Yeah. Please read it. I still have one or two places for you. Read it, please. And, amen. Amen. Now, It was not written for Isaac alone. This is not for Abraham alone. Und es wurde nicht nur für Abraham geschrieben. For you to know. For your information. Amen. It is not for Abraham alone. Es steht nicht nur allein wegen ihm da. I thank God that it is even written here. Und ich bin auch dankbar, dass das nochmal aufgeschrieben wurde. Say, maybe it's not for me. Weil jemand könnte vielleicht sagen, es ist nicht für mich. You. Aber er sagt, es geht if auch you für dich. Believe like Abraham, wenn wir so wie Abraham glauben, werden like wir auch die gleichen Ergebnisse bekommen. Is somebody getting it? That it was imputed to him. Now it was not written for his sake alone. That it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe like him. Praise the Lord. Amen. If we believe unto him, on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please back to James 1. Jakobus 1. In verse 2 he said, my brother, count it all joy when you fall into diverse temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Christ is our wisdom. Christ ist unsere Weisheit. Das erste Korinther. 1. Korinther 1. Amen. Amen. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea. You are to believe completely that Christ is for you and not against you. Wir müssen vollkommen glauben, dass Christus für uns ist und nicht gegen uns. Somebody getting it. It's not wavering. Today you are believing, tomorrow nicht schwankend. Not. This morning you are believing, later not. You are questioning it again. Before you know that something is happening, you are asking questions. You know, whatever you see outside should not make you to shake. Was immer wir draußen sehen, sollte uns nicht zum Schwanken bringen. Praise the Lord. Amen. News are going to come. Denn Nachrichten werden kommen, um dich zu berühren. You are going to read something. You are going to hear something. Du wirst etwas lesen und hören. Jairus and Jesus Christ. Wie Jairus und Jesus Christus. They told him, your daughter is dead. Man hat ihm gesagt, dass seine Tochter tot ist. Man soll dem Herrn nicht Jesus mehr besorgen. Said, Jesus hat gesagt, glaub einfach nur. Praise the Lord. You know, since we come, we want to know your faith is going to be tried. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Amen. What God revealed to you is going to be, is going to try you. Denn das, was Gott dir offenbart hat, wird dich versuchen. Things tried. You know, Joseph was tried. Joseph wurde geprüft. Psalm 115, he said the word of God tried Joseph. That dream that he dreamed tried Joseph. Der Traum, den Josef hatte, hat ihn geprüft. Once he revealed things to you, change your focus away from those things. Nimm deine Sachen weg, allow your focus to be him. Dein Fokus muss auf Jesus liegen. You know, people, he said we are to live by faith. We live in faith forever. Wir leben für immer im Glauben. If even you have millions, you still live in faith. Selbst wenn wir Millionen haben. If you are not sick, you still live in faith. Dass wenn du gesund bist, lebst I don't know if somebody is getting it. Im Glauben. That you have millions does not mean you don't live in faith. Ob du Millionen hast oder nicht, egal, du lebst trotzdem im Glauben. Amen. That everything you know, things are complete. That does not mean you don't live in faith. Faith is your world. Denn der Glaube ist deine Welt. All those things, the million, they is not your world. Diese Millionen sind nicht they deine can Welt. Go. Das kann gehen. There is tsunami. Do you know what happened in tsunami? Something happened. Their world was gone. Ihr wisst, als dieser Tsunami passiert ist vor einem Jahr. You don't live there by things. You live in Christ. Und das ganze Leben von Menschen weggeschwemmt worden ist, weil ihr Leben in diesen Sachen war. Amen. Amen. He said, let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that is why it takes time for us to grow. Deswegen braucht es Zeit, bis wir wachsen. All this wavering. Dieses ständige Schwanken. We are not disciplined. Wir sind nicht diszipliniert. But discipline, you will never Wenn wir diszipliniert win. Sind, dann werden wir nicht wanken. And that's what is called discipline in Christ's world. That you are unshakable. That when the more things come, the more you stand still and see the salvation of the Lord. Mm. Is somebody getting it? Amen. A double-minded. You know, he said in verse 7 again, he said, "For let not that man think that he shall receive anything of the Lord." You know, somebody that wave. Jemand, der schwankt. You are like somebody that, you know, you are like a tree that the root is not stable. Du bist wie ein Baum, der keine stabilen Wurzeln hat. The slightest wind. Bei der kleinsten Windböe bist du weg. No fruit can grow. Keine Frucht kann wachsen. You cannot be mature. Du kannst nicht reif werden. Is somebody getting it? Not even the Lord cannot walk through you. Der Herr kann nicht durch you dich arbeiten. You cannot live. You cannot walk kann through. Nicht you. That's why I say you cannot nothing from him. Deswegen kannst du auch nichts von ihm empfangen. Because we are so fragile. Weil wir so zerbrechlich sind. Is somebody getting it? The slightest thing people can see it in your heart. Bei der kleinsten Sache können Menschen you can es in see Augen your sehen, heart is occupied by it. Dass sein Herz davon umgeben ist. Are you getting something? It takes maturity to be here. Es braucht reif, um dort zu sein. Amen. Amen. You have to be mature. Muss reif sein, um da zu sein. Amen. Amen. Amen. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Praise the Lord. Halleluja. Unstable in all his ways. Unstabil. In all, not some. Unbeständig in all seinen Wegen. Because this world is full of temptation. Denn diese Welt ist voll von Versuchen. Satan will try you. Der Teufel wird dich versuchen. Dinge werden dich versuchen. A lot of things will speak to you. Dinge werden zu sprechen. Und du wunderst dich, weshalb du die Stimme Gottes nicht hörst. You know the voice of A, this voice of there are a lot of voices that we hear. Du hörst so viele Stimmen. There are so many that we cannot even hear when God is speaking. Und deswegen hören wir die Stimme Gottes nicht, wenn er spricht. Amen. The voice of time is going. Die Stimme der Zeit. I have a lot to do. Ich habe viel zu tun. The voice of comparing yourself to others. Die Stimme des Vergleichens. The voice of A. The voice of, you know, a lot of my mother is I don't want to want expectation from my parents. All those voices. Das sind alle Stimmen. That speak to you in different ways. And the Lord is speaking, you cannot hear him. Und der Herr spricht und du hörst ihn nicht, denn der Herr spricht sogar mehr als du. He speak more than you speak. He hears you, but you cannot hear him. Du hörst ihn, aber nee, er hört dich, aber du hörst ihn nicht. Amen. Praise the Lord. You know, when problems are coming, for example, that tsunami or when tornado, you know, animals, they know already that something is coming. They are running away. But people, they are so busy. Their mind occupied. They cannot see anything. They cannot hear anything. But animal, because, you know, they are not worried like you. If you are not worried, you will hear the Lord speaking. So zum Beispiel wie Tiere bei Umweltkatastrophen sind sie die ersten Wesen sozusagen, die meistens verstehen, dass irgendwas bald kommt, dass gleich ein Unwetter passiert oder ein Tsunami passiert und sie flüchten vor dem Menschen. Der Mensch versteht gar nicht, was los ist und erst in der letzten Sekunde wird er auf einmal von einer Welle getroffen. Oder der Boden unter ihm geht auf einmal auf. Und das ist, weil diese Tiere, die haben gar nichts in ihren Gedanken. Praise the Lord. Worries will make you deaf. Sorgen werden dich taub machen. Amen. You can only hear the voice of that worry, no longer the voice of Christ. Und du wirst nur noch die Stimme dieser Sorgen hören und die Stimme von Christus. Wenn er spricht. And loud. That you have to listen. Aber du musst zuhören. Praise the Lord. Hallelujah. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low. Because as the flower of the grass, he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat. But it withered the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Praise the Lord. Hallelujah. He's talking about the rich man, he's talking about you. Er spricht über den reichen Mann, er spricht über dich. Talking about man with just money. Es geht nicht nur um Menschen, um you, Geld. That is satisfied with the flesh. Aber auch du, der zufrieden ist mit seinem Fleisch. So you are going to fade away. Du wirst vergehen. You, that is occupied with the flesh. Der umgeben ist von seinem Fleisch. Amen. You are so satisfied with the natural. Du bist zufrieden mit dem Natürlichen. Amen. You can see everything around you. You can see this, you can see this. You can count your blessing. Du kannst deinen Segen aufzählen. Das, was der Mensch Segen nennt. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 2, it says, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. It's just difficult to understand. Mm-hmm. Amen. Amen. If you wait upon him, you will never regret it. Wenn wir auf ihn warten, werden wir es nicht bereuen. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil. Mm-hmm. Neither tempted he any man. Mm-hmm. But every man is tempted when he is drawn away of his own lusts, mm-hmm, and enticed. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin. Are you getting it? Mm-hmm. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 17 said, every good gift, the gift from Christ. Die Gabe von Christus ist eine gute Gabe. Amen. Praise the Lord. Again, a man or a woman without a vision is a loose life. Ein Mann oder eine Frau in einer Vision führt ein planloses Leben. Loose life means any news. Any news of business, you are there. What can fetch money? Und planlos bedeutet, dass du auf jede Gelegenheit anspringst. Any news of, a good job that can pay money. Wenn es ein gutes Jobangebot gibt mit viel Geld, bist du direkt dabei. Ein planloses Leben. How people get money. Wie Menschen Geld verdienen. How they have business. Wie sie ein Unternehmen haben. Their job, profession. The job that have the profession that have big money. Und sie suchen the first money. Und springen auf Angebote, wo es viel Geld gibt. Amen. Berufungen, wo es viel Geld gibt. Career, what they call career. It is all about money. Ihnen geht es nur um Geld. What can fetch money? You admire it, you want it, you desire it, and you pursue it. Du wirst hinter diesen Dingen her sein und diese Dinge dir wünschen. That's somebody that have evil eyes. Der hat verdorbene Augen. Amen. Mm. In Christ's world, it is all about Christ. In der Welt von Christus geht es nur um Christus. It is all about what he want for you, and not what fresh money. Es geht um das, was Jesus für dich will, nicht das, was Geld einbringt. We are not going there because of money. You are going there for Christ. Wir gehen nicht dorthin an Orte wegen Geld, sondern wegen Christus. You are going there because of money. You are going there because of Satan. Wenn wir wegen Geld das machen, dann gehen wir wegen dem Teufel hin. If it is all about money, it is wenn es dir nur um das Geld geht, geht es dir nur um den Teufel. That's the meaning. Only two power control the earth. Nur zwei Mächte kontrollieren diese Welt, Christus oder der Teufel. Praise the Lord. Colossians 1, he said, all things were created by him and for him alone. That's Christ. Alles wurde für ihn und von ihm erschaffen. Amen. Disciplined people live very narrow life. Disziplinierte Menschen leben ein sehr very narrow life. Schmales Leben. Those that are disciplined in Christ's word. Die diszipliniert sind. They are the disciplined people. Amen. Your focus is so much on Christ. Ihr Fokus liegt auf diesem schmalen Just Weg. Just like he told Joshua, he said, "Don't look at this side, left or right. Let your focus be him." Amen. Nicht nach links und nach rechts gucken. You still remember when we read it? Soll auf ihm liegen. He said, "Turn not to left or right." Schau nicht nach links oder rechts. Allow him to be your focus. Lass zu, dass er dein Fokus ist. Disciplined people live very narrow life. Disziplinierte Menschen leben ein sehr schmales Leben. They live narrowly. Sie leben schmal. One thing they do. Weil sie nur eine Sache tun. For them is one thing. Ihnen geht's nur um eine Sache. That is for God's children. For me is one thing. Und so ist das für uns. Und das ist Christus. Are you getting it? If Christ become your vision. Wenn Christus deine Vision ist. It simplifies everything. Das macht alles einfach. Because vision control all of your choices. Denn diese Vision wird all deine Entscheidungen control your kontrollieren. Your choices, amen. Any decision you want to take, your vision will control it. Jede Entscheidung, die du triffst, deine Vision wird es kontrollieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn er deine Vision ist, wenn er dein Fokus ist, dann kann der Heilige Geist arbeiten. You don't need to beg. You don't need to just be. You know, it's not about prayer. It's not. You know, just allow Him to occupy you. Praise the Lord. Und es geht einfach nur darum, dass du zulässt, dass er dich umgibt. You know, a lot pray without believing their even their prayer. Viele Leute beten, ohne ihre Gebete zu glauben. You know what they prayed? They were praying for Peter when Peter was in prison. Sie haben für Petrus gebetet, als er im Gefängnis war. When he was freed, und als er dann frei war, that we are praying for them, for ist er zu den Leuten hingegangen, die für ihn gebetet haben. And when he knocked, they sent somebody to go and check who was knocking. And they said that woman, the lady, Rhoda, said it's Peter. And they said it's a spirit, not Peter. No, how can you are praying? You don't even believe your prayer. Und als dann Petrus wirklich an ihrer Tür geklopft hat, um reinzukommen, hat eine Person die Tür aufgemacht und hat dann Petrus gesehen. Er hat nicht geglaubt, dass es Petrus war und hat gedacht, das ist safe ein Geist, kann nicht sein. Aber ihr habt doch gerade alle zusammen eben noch gebetet, dass er einfach da ist, wo der Herr sein soll oder wo der Herr ihn haben will. Our prayer in this ministry, you have to be very careful. It's so dangerous. Das sind unsere Gebete in dieser Gemeinde sehr gefährlich. You know, we pray that whatever is not of Christ should go. Wir beten, dass alles, was nicht von Christus ist, weggehen soll. You know, those things that we love so much. Diese Dinge, die wir so sehr lieben, that we are so hooked on, an denen wir so hängen, they are going to go. Die werden gehen, they are not from Christ. Wenn sie nicht von Christus sind. They might be so beautiful, so good, vielleicht sind sie schön und gut, but they will go. Aber sie werden and gehen. Und du wirst weinen. Amen. Amen. You know, our prayer, we never believe. Wir glauben nicht an unsere Gebete. That's why, you know, when God's children, he said, what did he say in everything, praise the Lord? Deshalb sagt er, in allem sollen wir den Herrn preisen. Because you don't even know what is good. Denn du weißt nicht, was gut ist. What you think is bad might even be the very thing that Jesus will say stay. Weil die Sache, die du vielleicht für schlecht erachtest, ist vielleicht die Sache, die sogar bleiben soll. And what you say you love so much, you cannot let go. If you say leave. Und das, was du so sehr liebst und nicht loslassen willst, wird er sagen, lass es los. Praise the Lord. There are some prayer to pray it. God's children. It's dangerous. Und es gibt einige Gebete, die für uns Kinder Gottes gefährlich sind, weil sie Konsequenzen haben. My brother was once here. Mein Bruder war mal hier in der Gemeinde zu Besuch. We pray this prayer with us. Und er hat dieses Gebet mit uns gebetet. Whatever is not of Christ in his life, das, was immer nicht von Christus ist, aus seinem Leben verschwinden soll. Then when he got to, als er dann zu Hause war, his business started shaking. Fing all seine krummen Geschäfte an, in die Brüche zu gehen. He phoned me, said, what happened? I said, okay, I said, I can see where it's coming from. Und er hat mich gefragt, was ist los? Wieso laufen meine Sachen nicht mehr? Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, weshalb sie nicht laufen. Praise the Lord. Halleluja. Vision control all of your choices. Eine Vision wird all unsere Entscheidungen kontrollieren. If Christ is your vision, wenn Christus deine Vision ist, he will show you your destination. Wird er dir dein Ziel zeigen. The world destiny from. Destiny. He will show you your destination. Er wird dir zeigen, wo dein Ziel ist. Once you know where you are going, you automatically know the road that will take you there. Wenn du weißt, wohin du gehst, dann wirst du auch die Route dorthin if your focus erkennen. Is full of Christ, wenn dein Fokus voller von Christus ist, dann wirst du auch wissen, wohin du gehst. If he is your vision, wenn er deine the Holy Spirit automatically take you to where you want to be. Dann wird der Herr dich auch dahin schicken, wo du sein sollst. Praise the Lord. Ja. Destiny dictates your destination. Deine Bestimmung wird durch dein Ziel gezeigt. That is why Christ should be your destiny. Deswegen sollte Christus deine Bestimmung sein. Amen. He is to dictate your destination. Er sollte dein Ziel bestimmen. Amen. You are not born to do everything. Du wurdest nicht geboren, um alles zu tun. Amen. You are not born to do everything. And this will take pressure away from you. Und das wird diesen Druck von dir wegnehmen. Because we always believe that we want to, you know, we always have it in mind that we want to do everything. Wir haben immer im Kopf, dass wir so viele Sachen machen wollen. We have the attitude that we have so much things to do in life. Wir haben diese Einstellung, dass wir so viel in diesem Leben erreichen wollen. We have a lot of things to do in life. Viele Dinge wollen wir erreichen. For God's children, that is not true. Aber für Kinder Gottes stimmt das nicht. And also, when you study people who work with God, wenn du dir Leute anschaust, die mit Gott gehen, like Moses, wie Mose Joshua, beispielsweise, Daniel, Paul, Abraham, even Jesus Christ. Amen. Amen. Jesus, he worked with his father. Jesus ist mit seinem Vater gegangen. Er hat gesagt, er ist nicht alleine. He walked with his father. Er ist mit seinem Vater gegangen. He said, I'm not alone. Er ist nicht alleine. My father is with me. Sein Vater ist bei ihm. Amen. He said, I do always those things that please him. Gesagt, ich tue ständig das, was ihm gefällt. Somebody getting me. He walked with his father. If you study all those that work with God, all these people were very simple people. All diese Leute waren immer einfache Leute. They were not difficult people. Sie waren keine schwierigen Leute. They have one thing in common. Sie hatten eine Sache gemeinsam. Amen. And there's a term that is normally associated with them. There's something that is that you can see in their life. Und es gibt eine Sache, die du in ihrem Leben immer sehen kannst. Philipper 13. Philippians 3:13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Amen. Amen. Philippa 3:13. What is common among them is one thing they do. Diese eine Sache haben sie gemeinsam. Amen. Amen. Just one thing they do. Eine Sache one tun thing. Sie. And that one thing is the same thing that the Lord is giving you. Und das ist auch die Sache, die du tun sollst. To do. Your focus to be Sein Fokus auf Christus liegt. Amen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Never to allow anything to distract you. Dass sich nichts ablenkt. Allow your focus to be him. Ist ein Fokus he auf will ihn take care of everything. Und er wird sich um alles andere all kümmern. Other things will be taken care of. Alle anderen Sachen werden sich kümmern. You cannot even take care of anything. Denn du kannst dich nicht allow um Dinge kümmern. To take care of things. Lass zu, dass er how sich um Dinge kümmert. Allow your focus to be him. Indem du deinen Fokus auf Jesus hast. Brethren, I count not myself to have apprehended. But one thing, this one thing I do, forgetting those things which are behind. And reaching forth unto those things which are before. Mm-hmm. The behind, the past loss, the past relationship. The past relationship. Die vergangenen Beziehungen. Do you know how the past relationship follow us? Wisst ihr, wie die vergangenen Beziehungen uns verfolgen? Amen. Mm-hmm. You know, that's why just allow Jesus to have you. Lass zu, dass Jesus dich hat. Amen. Amen. If not, the past relationship. Sonst werden dich vergangene Beziehungen wieder einholen. Except Christ take it away from you. Es sei denn, Christus nimmt dir das weg. Sonst wird dich das wieder festketten. You know, if you are sleeping, if you have a relationship with boys, with girls before, I've been sleeping with them, I've been doing things with them. Wenn du in der Vergangenheit sexuelle Beziehungen hattest mit Männern und Frauen, and now you are not married, und du jetzt verheiratet bist mit jemand anderem, we are going to be comparing. Kannst du anfangen, Leute miteinander zu vergleichen? Du wirst das sehen, was diese Person hat und was die andere Person hat. Praise the Lord. You know, he said, I allow the past to go. Er hat zugelassen, dass die Vergangenheit. The old school friends. Vergangen bleibt. The old boyfriend, the old girlfriend, all those friends, Bekanntschaften. The schoolmate, you know, they can even invite you. All you school people come and come together. You know, if it is not Christ, you are not there. Und auch, what are you doing there? Die früheren Klassenkameraden und sowas. Wenn es nicht Christus gewollt ist, dann brauchst du nicht an solche Orte hinzugehen. Es sei denn, du sagst, du willst dahin gehen, um Christus zu predigen. If not, what are you doing there? Was hast du da verloren? Like a man of God said, he said he went to one. They invited them, then he went there. He said, when he left there, because when he got there, he met with a girl that he had been friendly before. They have been together before. And, you know, Satan is very clever. He will bring something to your heart. Mm-hmm. He said, something started rotating in his heart that if he had married this woman, how will his life be? Mm-hmm. He said, he took more than a whole month to clean it. Und mein Gott hat mal gesagt, dass er eingeladen worden ist auf ein Klassentreffen und er einfach, ohne den Herrn zu fragen, einfach dahin gegangen ist und er jemanden getroffen hat, mit dem er früher zusammen war. Und er war jetzt zu diesem Zeitpunkt schon verheiratet mit jemand anderes. Und der Teufel hat dann diese Situation ausgenutzt, um die ganze Zeit in seinen Kopf diesen Gedanken zu bringen, wie wäre sein Leben verlaufen, hätte er diese Person geheiratet. Und er hat wirklich einen Monat gebraucht, um diese Person, die er an diesem Ort da, an diesem Klassentreffen wieder getroffen hat, aus seinem Kopf wieder zu radieren. Weil das so krass in ihm verwurzelt war auf einmal wieder. Und er musste anfangen zu beten und diesen Geist wieder zu zerstören und zu verweigern. Weil dieser Geist ihn einfach attackiert hat. Und das kann passieren, wenn wir diesen Geistern die Tür öffnen. Evil communication corrupt good manners. Deswegen schlechter Umgang verdirbt gute Sinn. Und sie können es vielleicht als Scherz verpacken und die Sachen, die sie sagen, aber das sind Wurzeln, das sind Samen, die eingepflanzt werden, dein Herz und dein Gedächtnis. The woman can even say, do you think, okay, just think of it, how we should marry, we have children by this time. How would it be? You know, something is, you know, you don't. Deswegen müssen wir halt aufpassen an die Orte, die wir hingehen, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Where God asked Satan in the book of Job, where have you been? Said I'm busy going everywhere. Everywhere looking for who to devour. Als bei Hiob Gott den Satan gefragt hat, woher kommst du gerade, hat der Teufel gesagt, ich komme gerade von einer Reise, in der ich halt einfach die Welt durchstreife und suche nach Opfern. Amen. Amen. Hell, God created hell for him alone and Gott his angels. Hat he doesn't want die Hölle to go für den Teufel und seine Dämonen erschaffen, aber er möchte nicht alleine gehen. He want to go with as many people as possible. Er möchte so viele Leute wie möglich mitreißen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Pastor, one thing I do, he never allow any distraction to come. Ich lasse nicht zu, dass Ablenkung kommt. He never opened the door for any distraction. Ich öffne die Tür nicht für irgendwelche Ablenkungen. You got to go to a place. You are only living for one thing. Wir müssen an einen Ort kommen, an dem wir nur für eine Sache leben. Wir leben nur noch für Christus alleine. Life becomes so simple for you. Und das Leben wird dadurch so einfach. Is somebody getting it? Life becomes so simple and you enjoy it. Du wirst es genießen. You never care what they care. Now you are never worried about what they are worried about. Is life not simple? If Christ is your vision, wirst du auch länger leben und gesünder leben. No stress. Kein Stress. Amen. No worry. No expectation. No expectation. No disappointment. Keine Erwartung, keine Enttäuschung. You know, if you are not expecting something, you are never disappointed. Wenn du nichts erwartest, dann kann ich auch nichts enttäuschen. Disappointment comes through expectation. Diese Enttäuschungen kommen von diesen Erwartungen. Praise the Lord. In Matthew 6 again. Let's go to Matthew 6. Praise the Lord. Amen. Amen. He said from verse 25, he said, therefore take no thought. I say unto you, take no thought for your life. You don't have anything to worry about. Wir haben nichts, worüber wir uns Sorgen machen. Amen. Amen. If you allow him to be your vision. Wenn wir zulassen, dass er unsere Vision ist. If he is your vision, you will take no thought for your life. Wenn er deine Vision ist, dann wirst du dir auch keine Sorgen machen über dein Leben. You know, Mary and Martha, because of time, I will leave here. Mary and Martha. Maria und Martha. You know, Martha had invitation from God. Martha hatte eine Einladung von Gott. Jesus came to visit their house. Jesus kam um ihr Haus zu besuchen. Amen. Remember, you still remember the story, Mary and Martha. In Luke 10, amen. In Lukas 10. Martha is like most of us today. Martha so busy. Ist wie viele von uns so beschäftigt. Amen. So busy. And we even want others to join us. Wir wollen, dass andere mit uns that beschäftigt sind, diese beschäftigten Leben. Amen. But Mary, focus was on Christ. Ihr Fokus war auf Christus. Praise the Lord. Yeah. I could have liked us to go there. Amen. Mm-hmm. And just see a little bit of it. Amen. Look, yeah. Go to Luke 10. Lukas 10. Did that open somewhere else? Who can help us to look for it, please? Okay, it is. I thought I'm in the wrong place. Are we there, please? Mm-hmm. Now it came to pass. Okay. Now it came to pass as they went and that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him unto her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Praise the Lord. Hallelujah. I wanted to open the other side. Okay, it's okay. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister had left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And many Mary has told him that we shall. We shall not be taken away from her. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There are things I still want us to quickly go to. The second part of it. In the zweiten Teil. I'm coming. Praise the Lord. Hallelujah. I wanted to, I was here a little bit on Sunday. I will quickly go through it. Apology. Entschuldigungen. People always say they don't expect apology from people. Leute sagen oft, dass sie keine Entschuldigung erwarten. I always expect apology from people. Aber ich erwarte eine Entschuldigung. That it is not what man call apology. Aber nicht das, was der Mensch Entschuldigung what nennt, call apology. Sondern was Christus Entschuldigung nennt. And that is what I always expect from people. Und das erwarte ich auch von Menschen. Which is going to Christ. Das heißt, zu Christus zu gehen, Buße zu tun. Amen. When people have done something wrong. Wenn Menschen etwas Falsches gemacht haben, I always, and they want to come to me to apologize. Und sich entschuldigen wollen, I always direct them to Christ. Ich verweise sie immer auf Christus. That you are not, you are not owing me anything. Denn du schuldest mir nichts. Amen. Amen. Don't tell me I'm sorry. Go to Christ. Sag mir nicht, dass es dir leid tut, sondern geh if zu Christus. You can go to Christ, wenn du zu Christus gehen kannst, I'm covered with it. Dann ist es auch in Ordnung für mich. Amen. Amen. You're coming to say I am sorry without repentance is useless. Weil sich zu entschuldigen ohne Buße ist nutzlos. I know you by your fruit. Durch deine Frucht erkenne ich dich. I can see the old fruit. Ich sehe die alte Frucht. If you still have it. Amen. Amen. If the old fruit is still there, I know you have not. There's no repentance. Wenn die alte Frucht immer noch da ist, dann weiß ich, dass da keine Buße ist. You're telling me I'm sorry doesn't mean anything to me. Dass du dich entschuldigst, bedeutet mir nichts. You know, what I will receive from you, the sorry I want from you is that to see the new fruit, which is Christ in you. Die Entschuldigung, die ich von dir möchte, ist die neue Frucht zu sehen und das ist Christus in dir. Then I will quickly talk about what happened to me some days ago. Und dann werde ich auch noch kurz darüber sprechen, was mir passiert ist vor ein paar Tagen. Is saved. In Christ's hand. Mein Körper ist sicher in the Lord Gottes said Hand. This to me. Das hat der Herr zu mir gesagt. Some days ago, vor ein paar Tagen. After eating, then I went to bed to sleep. Nach dem Essen bin ich schlafen gegangen. And I felt uncomfortable. I was not. I could not sleep. Und ich habe mich unwohl gefühlt. Amen. And later, I slept. Und dann bin ich eingeschlafen. I always off the light. I don't on the light to sleep. Und ich habe das Licht dabei ausgemacht. And I just woke up. Und ich bin dann aufgewacht. I turned to one side like this. I saw somebody on my left hand side. My husband was on the right hand side. And but on left hand side, I was at the end of the bed. Left hand side, somebody was there. That person bent down like this. Bent down his head. I was not seeing his head, but I was seeing his body. It was so dark. Und als ich dann plötzlich wach geworden bin, habe ich halt nach rechts geguckt und halt gesehen, dass irgendeine Person, die ziemlich dunkel gekleidet war, noch dunkel aussah, einfach vor unserem Bett stand und so gebeugt, in einer gebeugten Position vor unserem Bett stand. And immediately I shouted, Jesus, Jesus, Jesus, 3 times. Und ich habe dann dreimal Jesus geschrien. And the first one, it was he was still there. The second time he was still there. Then the third time he vanished. Ersten und zweiten Mal war dieses Wesen, diese Person immer noch da. Und beim dritten Mal ist sie dann erst verschwunden. Then the Lord, but when he left, I was not afraid. Und als er dann verschwunden ist, hatte ich keine Angst. Ich hatte keine Panik. Then I lie down. I was. Ich habe mich dann wieder hingelegt und habe darüber nachgedacht, was war then das? Then I told my husband. I said. Then my husband started speaking in tongues. Then I told my husband that something, a man was here, somebody was here, I've just left. Und ich habe dann das meinem Ehemann gesagt. He woke up. Und er hat auch angefangen, schon fremde Zungen zu beten, weil er gehört hat, wie ich Jesus, Jesus, Jesus geschrien habe. And as I was thinking of what the meaning of it, als ich über diese Bedeutung gedacht habe, then the Lord told me that, hat der Herr mir gesagt, my body is safe in Christ's hand. Dass mein Körper beschützt ist in der Hand von Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. My body is safe in his hand. Mein Körper ist beschützt in seiner Hand. Amen. He said, it is the body that normally dies. Es ist der Körper, der normalerweise stirbt, and not the spirit. Nicht der Geist. He says, Satan always want to kill the body. Aber der Teufel will den Körper töten. Amen. Amen. He said, but my body is in safe hand. Aber mein Körper ist in seinen Händen. And I should not be afraid. Deswegen soll ich mir keine Angst it's haben. Not only me, you also. Und das gilt für uns alle. All of us. Amen. Amen. We just read that of Abraham. Wir haben gerade das von Abraham gelesen. What he said to Abraham, he said it to all of us. Das, was er zu Abraham gesagt hat, zu uns allen sagt. Amen. Amen. If you allow him. Wenn wir das zulassen. Then I just, immediately he said that, I just said, oh, no wonder. Okay, let me just. I just turned to the other side and I slept. Und als er das mir dann gesagt hat, habe ich mich einfach zur anderen Seite umgedreht und habe weitergeschlafen. I did not turn here and no worries at all. Ich hatte gar keine Sorgen, ich bin einfach eingeschlafen wie ein Baby. Then here, when I woke up, als ich dann aufgewacht bin, hat er mir diese Stelle gegeben, durch die ich jetzt gehen werde. Markus 16. He said, the Holy Spirit said. He said, do I wonder why the Holy Spirit said, if I drink any deadly thing, it will not harm you. Er hat gesagt, wundert es dich, dass ich dir gesagt habe, dass wenn du irgendeine tödliche Sache trinkst, wird es dir nichts anhaben? Er sagt, because our body is in safe hands. Weil mein Körper in beschützten Händen ist. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Then he said, under law, it is better you don't believe there is miracle. Wenn du im Gesetz bist, ist es besser, dass du nicht an Wunder glaubst. Wenn du unter dem Gesetz bist, ist es besser, dass du nicht an Wunder glaubst. Amen. Because Satan will so much use you. Denn der Teufel wird dich benutzen. Under law, you will be fasting and praying. You will be speaking in tongues, but Satan will use you. Du wirst in fremden Zungen beten, aber der Teufel wird dich nutzen. You know why? Because under law you are not covered with the blood of Jesus. Denn unter dem Gesetz bist du nicht bedeckt mit dem Blut von Jesus. Du bist unter Moses. And not under Christ. Und nicht unter Christus. Yeah, is somebody getting it? Mm-hmm. You know, under law you are. He said you are not to believe in miracle. It's better for you. Es ist besser, nicht an Gesetz, Wunder zu glauben. Things in your life. Weil der Teufel Dinge benutzt mit deinem Leben. No wonder. A lot of people that I know that are under law, how Satan is using them. Es ist kein Wunder, dass so viele Leute, die im Gesetz sind, vom Teufel genutzt werden. A group of pastors died years ago in plane crash. Eine Gruppe von Pastoren ist in einem Flugzeugabsturz getötet worden. He said because they were under law. Weil sie im Gesetz waren. Because they were not under his protection. Weil sie nicht unter seinem Schutz waren. He said, under law, you are not under his own protection. Weil the Holy Spirit can be only be there if you are under grace. Der Heilige Geist kann nur arbeiten, wenn that is one of his name. Der Heilige Geist kann nur arbeiten, wenn du unter seiner Gnade bist. Amen. In he said, Mark 16, verse 18 does not belong to all God's children. Let me say, we like all them God's children. Okay, does not belong to everybody. Markus 16, 18 gehört nicht jedem. But let me go there. Mark 16, 18. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go then. Mark 16, 18. Markus 16, 18. He said, they shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. They shall drink any deadly thing, it shall not harm them. He says, this, he said, here does not belong to you if you are under law. Im Gesetz gehört diese Stelle nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because you are under Moses. Weil unter Moses bist. And not under Christ. Und nicht unter Christus. Amen. Law is so deadly. Das Gesetz ist tödlich. Because Christ's blood is absent. Weil das Blut von Christus da nicht ist. Under law means absence of Christ's blood. Im Gesetz heißt, dass das Blut von Jesus Christus nicht da ist. Exodus 12, verse 21-23. 2. Mose 12, 21 bis 23. He said, when I see the blood, let us go there. Exodus 12. 2. Mose 12. From verse 21. 21. Then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. And you shall take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin. And strike the lintel of the house of the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door of his house until morning. Amen. Amen. For the Lord will pass through to smite the Egyptians. And when he sees the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you go to John 1, let's go to John 1. Here it talks about the lamb. Wir haben das Lamm. Amen. Amen. In John 1, we see the lamb. Johannes 1, it's no longer lamb. Animal. Es ist nicht mehr ein Tier. Amen. But God himself. Aber Gott selbst. John 1, 29. Johannes 1, 29. Praise the Lord. John 1. The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God. Praise the Lord. Hallelujah. Which taketh away the sin of the world. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lamb is no longer animal. Lamb ist nicht mehr ein Tier, sondern Christus selbst. Verse 23. Amen. Verse 33. And looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. Praise the Lord. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes. And his blood is our salvation. Und sein Blut ist unsere Rettung. Amen. We are above the natural laws. Wir stehen über den natürlichen Gesetzen. The blood made us to be above the natural laws. Durch das Blut von Jesus Christus. Amen. Amen. The finished work of Christ should be sufficient for us. Das fertige Werk von Christus sollte reichen. In 2 Corinthians 12:9. He said, my grace is sufficient for you. Meine Gnade genügt euch. The Lord said that we are above the natural law. Der Herr sagt, dass wir über den natürlichen Gesetzen stehen. He revealed this to me years ago. Er hat mir das vor vielen Jahren offenbart. But I could not get it. How? Aber ich konnte das nicht verstehen. Amen. How are we above the natural law? Wie stehen wir über dem natürlichen Gesetz? Because of the story I heard from a man of God. Concerning a man that was, let me call him a farmer. Wie die Geschichte, die ich zum Beispiel gehört habe von einer Person, die ein Bauer war. He did not plant at the right time. Er hat nicht zur richtigen Zeit gesät. You know, naturally we have seed time and harvest. You know, there's the time to plant seed. Wenn du ein Bauer bist, gibt es eine Zeit zu säen und zu ernten. And this man was so busy for God. Aber dieser Mann war beschäftigt mit Gott. You know, preaching Christ everywhere. Hat überall gepredigt. And he did not plant at the right time. Und er konnte deswegen nicht zur rechten Zeit sehen. And the result, and when he now planted, und als er dann gepflanzt hat, the result was so bad. Im Glauben, war das Ergebnis schlecht. He was so sad. Und er war sehr traurig und enttäuscht. He started blaming everything on God. Er fing an, alles auf Gott zu schieben. He said, I work hard for you. Ich habe doch hart für dich gearbeitet. Aber im Gesetz wirst du auf das schauen, was du für den Herrn getan hast. Im Gesetz schaust du auf das, was du für ihn getan hast. Aber in Christus, in der Gnade, schaust du auf das, was er für dich getan hat. You are under grace, you cannot rejoice in everything. Erst wenn du in der Gnade bist, kannst du dich in allem freuen. This man was under grace, he will rejoice even when no seed is good. Weil wenn diese Person in der Gnade gewesen wäre, dann hätte er sich gefreut, auch wenn all diese Samen umsonst gewesen waren, die er gesät hat. You got children. You might not be a farmer. Vielleicht bist du kein but you are student. Most of Bauer, you are students. Aber ihr seid viele von euch sind Studenten. You know, the time you're supposed to read and you are studying Christ. You are studying the Word Zeit, of God. In der ihr eigentlich lernen solltet, seid ihr in Gottes Wort. And when the time comes for your exam, you could not even pass. Und wenn dann die Zeit der Prüfung kommt und du dann halt nicht bestehst, deswegen, are you going to blame yourself, blame God for what's happened? Wirst du dann Gott beschuldigen? Under law you will blame him. Und sagen, ich war doch in der Gemeinde, ich war doch in der Gnade, deshalb bin ich durchgefallen. Aber in der Gnade wirst du sagen, any result is not me, you are jedes me. Ergebnis bin nicht ich, sondern du. Somebody gets it. Amen. Amen. Under law, we will say, we will all say the same thing. Im Gesetz würden wir alle das Gleiche sagen. We will see the same thing. Sehen wir das Gleiche. We will not see Christ, we will see the rotten seed. Wir werden nicht auf Jesus gucken, wir werden auf die Ernte schauen, die verdorben ist. We will not see, we will not rejoice, we will see. Why? We will not see Christ. If you can see Christ, you will rejoice. Aber wenn du Christus sehen würdest, würdest du dich freuen. But we will see things are not working. Aber wir schauen auf, wir sehen, dass Dinge nicht funktioniert haben. Andere haben bestanden, ich habe nicht bestanden. You know, under law, unter dem Gesetz. You know, Joseph will not rejoice in prison. Hätte Josef sich nicht im Gefängnis gefreut. He will not work for God in prison. Er hätte im Gefängnis nicht für Gott gearbeitet. You know, how much can I have? How? You know, from slave to prison. How? You know, from one problem to another. I thought it was getting better, and now it's even worse. Sein Leben sah aus, als ob es immer schlimmer und schlimmer wird. How many things can I receive? Wie viele Dinge soll ich denn noch aushalten? What have I done? Was habe ich getan, um das zu verdienen? What have I done to you? Was habe ich dir angetan, God. Gott? Some people ask God that too. Ein paar Leute fragen. What do I Frage. Do to deserve all was this? Was habe ich getan, um das alles zu verdienen? Amen. That was not Joseph. Das war nicht Josephs Geschichte. That he was in prison does not mean the end. Dass er im Gefängnis war, war nicht sein Ende. Es war sein Anfang. You know, that the seed that did not, you know, the seed this man planted that did not work. If he have rejoiced and praised the Lord, hätte er sich gefreut über diese kaputte Ernte, wäre er wie Josef gewesen im Gefängnis. And it's also like your result. Genauso wie unsere Ergebnisse. That result come and you fail. And you are crying. Und du weinst. You are counting the years that you have spent. Du zählst die Jahre, die you du gebraucht hast. You never see Jesus that came down from heaven. Aber du siehst nicht Jesus, der vom Himmel gekommen ist, um diesen Preis für dich zu bezahlen. That should be what you have. He is your result. Er ist dein Ergebnis. Whatever is outside there is not your result. Das kann dein Leben nicht kontrollieren. Ob gutes Ergebnis oder schlechtes Ergebnis. Gutes oder schlechtes Ergebnis, das kann dich nicht kontrollieren. Das kann dein Leben nicht kontrollieren. If you are under law, you will see the same thing. Wenn du im Gesetz bist, wirst du das Gleiche sehen. The same thing will control you. Die gleichen Dinge werden dich kontrollieren. Amen. The same situation, the same fail, the same it did not work will control you. Die gleichen Verluste, die gleichen schlechten Tage, all das wird dich auch kontrollieren. Under law, the natural law will control you. Im Gesetz wird dich das natürliche Gesetz kontrollieren. Because you can only see what you do for him. Weil du nur auf das schaust, was du für ihn getan hast. But under grace, you see what he did for you. Aber in der Gnade schaust du auf das, was er für dich getan Christ hat. Law will control you. Und dann wird dich auch das Gesetz von Christus kontrollieren. Praise the Lord. You are above the natural law. Wir sind über dem natürlichen Gesetz. Amen. Amen. But under law, you see, aber im Gesetz, you will see things, wirst du Dinge sehen, that Satan will want you to see, die der natural things. Teufel möchte, dass du sie siehst. Until you are under grace, you are not above the natural law. Erst im Gesetz sind wir über dem natürlichen How Gesetz. How to be above the natural erst law? Gnade, Entschuldigung. How to be above the natural law is you going into grace. In der Gnade stehen wir über dem natürlichen Gesetz. You see yourself in Christ. Du siehst dich in Christus. You see what he did for you. Du siehst auf das, was er für dich getan hat. And don't see whatever result that will control you. Control your joy. Steal your joy. Steal your peace. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You will not see your crop did not grow. Du wirst nicht sehen, dass deine Ernte nichts gebracht hat, dass Dinge nicht funktioniert haben. In der Gnade siehst du Christus allein, sein fertiges Werk, an dem kein Makel ist. Du wirst dich immer freuen, wegen dem, was er getan hat, nicht weil du bestanden hast oder nicht bestanden hast. Let me explain it in another way. I have always believed that God's children are above the natural law. Ich habe immer geglaubt, dass Kinder Gottes über dem natürlichen Gesetz sind. How? Wie? Because we walk by faith and not by sight. Weil wir im Glauben wandeln und nicht per Sicht. Amen. Amen. That's how you can be above the natural law. So sind wir über dem natürlichen Gesetz. Walking by faith. Indem wir im Glauben wandeln und nicht per Sicht. Because we are of the spirit and not of the flesh. Weil wir vom Geist sind, nicht vom Fleisch. You know, seeing your results, you are of the flesh. Wenn du deine Ergebnisse siehst, bist du vom Fleisch. But see what Christ did for you. Aber das sehen, was Christus für dich getan hat, bist du vom Geist. Are you getting something? Mm-hmm. Of the Spirit. Vom Geist. You praise the Lord. Preist den Herrn in allem. Of the flesh, you im Fleisch wirst du dich immer wieder beschweren. Du wirst immer wieder was zu meckern finden. Ha! We are under grace. I'm not under law. Wir sind unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Under law, you will complain. Im Gesetz wirst du dich immer beschweren. Under grace. Under grace. Philippians. Go to Philippians 4. Go Philippa there, 4. You know, Paul said, the writer of Philippians, he said, rejoice always. I say rejoice. Mm-hmm. Rejoice always. That's under grace. Mm-hmm. Under grace, you never see what you are doing. What you never see, you never listen to any news. In whatever people are saying to you. In der Gnade schenkst du keiner Nachricht Ohr. Learn to live. Under the Spirit. Lerne unter dem Geist Gottes zu leben. Im Geist Gottes zu leben. Spirit of Christ to control you. Das ist der Geist Gottes kontrolliert. Praise the Lord. Philippians 4. Philippa 4. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Philippa 4, Vers 4. Rejoice always. Freut euch allzeit. Freut euch. Again I say rejoice. So that we not. You will not say I made mistake. Er hat zweimal I'm gesagt. Repeating it again, ich wiederhole so es. You will not say maybe it was a mistake. Damit er mich nicht falsch versteht. You know, if somebody's to be sad, it should be Paul. Wenn jemand traurig hätte sein müssen, dann Paulus. He wrote this very place, all these places in the prison. Er hat das im Gefängnis geschrieben. You know, if a prisoner can rejoice, wenn somebody ein that is free Mensch, is not rejoicing, so sad. Der im Gefängnis sitzt, das schreiben kann, wieso kann ich ein Mensch, der in der Freiheit, in Anführungszeichen, sitzt, sich nicht freuen? Amen. Er ist von Gefängnis zu Gefängnis gegangen. Amen. From one prison to another. And his writing, rejoice always. Can you see his focus? Seht ihr seinen Fokus? Can you see somebody that is so disciplined? Jemand, der diszipliniert ist. Yeah. Amen. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Under grace, you will rejoice always. In der Gnade kannst du das. Under grace, you see what Christ in der Gnade siehst du ja auf das, was Jesus Christus getan hat. Always. So kannst du dich auch immer freuen. You remember the finished work of Christ. You will smile, Mukele. Du wirst dich freuen und lächeln. Praise the Lord. You will smile. That smile will be so heavy. Amen. If you can remember Christ in the midst of those problems, how heavy they might be. You will smile. Du wirst lächeln können. Amen. And continue to smile. Praise the Lord. It says, let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. Don't be worried. You cannot be worried and be in faith at the same time. Du kannst nicht in Sorgen sein und im Glauben sein gleichzeitig. Das ist ein Gegensatz. They're both opposite of one another. Amen. Mm-hmm. Even your brother, your sister, they have problems. Submit them into the hands of God. Dass wenn eure Geschwister Probleme haben, übergibt das Christus. Amen. And also, you know, we always wait until they have problems, then we are praying for them. Wir warten, bis Leute Probleme haben, dann beten wir für sie. Amen. Amen. Before they have problems, before they are sick, they became sick. Before they krank wurden. We never even mention their name that pray for them to be saved. Haben wir and now they are sick, keine Gebetsanliegen. Then we are saying pray for them. Aber wenn sie dann krank werden, dann haben wir Gebetsanliegen für sie. Amen. Amen. It's so wrong. Das ist falsch. Praise the Lord. Halleluja. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto. With thanksgiving and not, he's telling you how to pray. Er sagt uns, wie wir zu beten haben. With thanksgiving, you come to him with thanksgiving. Thank you for doing everything. Mit Danksagen kommst du zu ihm. Thank you that you are going to bless me. Ich danke, dass du mich thank segnen wirst. Thank you for blessing me. Und danke, dass du mich schon gesegnet it's hast. Not thank you that you are going to heal me. Nicht danke, dass thank du mich heilen you wirst. Healing me. Sondern dass du mich schon geheilt hast. It's not thank you that you are going to free me. Thank dass you for freedom. Wirst, sondern dass du mich schon frei we are already free. He has delivered us from the present evil world. You have been delivered, if you haven't. Praise the Lord. If you are under grace, you give thanks in everything. Wenn du unter der Gnade bist, wirst du dich in allem freuen können. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, that man that the crops did not do well. Dieser Mann, dessen crop was not good. Ernte verdorben war. Or you that your result is not good. Du, der durchgefallen ist in seiner Prüfung. Or somebody in prison like Joseph. Oder jemand, der im Gefängnis ist. You know, the Lord can still even work in prison. Der Herr kann immer noch im he can still even work with the result that is not good. Er kann auch noch mit diesen Ergebnissen arbeiten, die nicht gut sind. He can still work with the crops that is not even good. Er kann noch mit diesen Samen, die nicht gut if sind, arbeiten. Work in prison, he can do that also. Weil wenn er im Gefängnis arbeiten kann, kann er überall arbeiten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He can work when there is nothing good coming out at all. Er kann arbeiten, wenn nichts Gutes dabei rausgekommen ist. In the prison, it seems nothing was working. Im Gefängnis sah es so aus, ob es eine Sackgasse ist. Working. Aber er hat dort gearbeitet. He was working on Joseph's behalf. Er hat gearbeitet für Josef. If you read it, wenn wir uns das durchlesen. Please read it. This is also your homework. Das ist auch eure Aufgabe. Genesis 41, from 1 to the end. 1. Mose 41. Amen. If you read it, he was working on Joseph's behalf. Joseph was in prison. He did not know that the Lord was working for him. Mose war, Josef war im Gefängnis und wusste nicht, dass der Herr für ihn gearbeitet hat. Wherever you are, he's working. Wo immer er ist, der arbeitet. Joseph might not even know about it, but that does not mean it's not working. Aber es heißt, dass es funktioniert. Praise the Lord. Halleluja. Coming to Christ, there is always manifestation. Wenn man zu Christus kommt, gibt's immer eine Manifestation. To choose Him, there is always manifestation. Sich für ihn zu entscheiden, es gibt immer eine Manifestation. Once you choose Him, heaven rejoices. Wenn wir uns für ihn entscheiden, freut sich der Himmel. They might, you know, people might not be seeing it. Menschen sehen das vielleicht nicht. You might not even be seeing it. Du siehst das vielleicht nicht. Heaven is dancing samba. Aber der Himmel freut sich. Heaven rejoices. He said, for a sinner that repent. Wenn ein Sünder, der Buße tut, freut sich der Himmel. Es gibt immer eine Manifestation, wenn wir uns für ihn entscheiden. You might not even be seeing it. Und du siehst es vielleicht selber auch nicht. Amen. Because you are, you know, you are occupied with what people are saying about you because you're choosing. Weil du vielleicht nur das siehst, was Leute zu dir sagen, weil du dich für ihn entschieden hast. Amen. The heaven rejoices because of your choice. Aber der Himmel freut sich wegen deiner Entscheidung. He rejoices over repentance. Über die Buße. That is why Jesus said, "Rejoice, because your names are written in heaven." Deswegen sagt Jesus, freut euch, weil eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Learn to see that of the spirit. Lernt das Geistliche zu sehen. The manifestation in the spirit. Die Manifestation im and Geist. And that of the flesh. Our focus is always should always be of the spirit. Unser Fokus sollte immer auf dem Geistlichen sein. Let me quickly go here, then we close. Hearing Christ's voice is very easy. Die Stimme von Christus hören ist sehr einfach. So easy to hear His voice. Amen. Amen. I heard you talked about it on Bible studies. Amen. Ich habe gehört, dass ihr darüber gesprochen habt in der Bible study. Please always ask questions. If you stellt bitte immer Fragen, wenn ihr eine Frage Amen. Habt. Amen. Because if you do not understand, wenn wir das according nicht to Jesus, verstehen, he said, the little you understand, Satan will take it away. Wird uns das Kleine weggenommen, das wir verstanden haben. He wants you to understand it completely. Er möchte, dass wir es vollkommen verstehen. Hearing Christ's voice is very easy. Die Stimme von Christus hören ist einfach. You can only hear His voice when your eyes is single and not double. Wir können ihn nur hören, wenn unsere Augen lauter sind, also fokussiert sind und nicht doppelt. If your mind is single on Him. Geteilt, wenn unsere Gedanken fokussiert sind auf ihn. The voice of so many things are speaking to you. Denn die Stimme von vielen Dingen spricht zu uns. So many voices, they are speaking to you. Denn viele Stimmen sprechen zu uns. Amen. Amen. They all have voice. Sie haben alle eine Stimme. The time. Zeit. People, unser Alter. Around Menschen. You. They all have voice. Die alle haben eine Stimme. Haste, to be fast. It's a voice. In Eile zu sein ist auch eine Stimme. But delaying yourself. Look at others. They have many children, 3 children at your age. Guck dir an, was andere Leute haben. Und ich hasse diese Stimmen. All I want to hear from you is Christ is so good. Ich möchte von euch hören, dass Christus gut ist. Don't give me anything about people. Gib mir nichts über Menschen. Amen. Amen. I want to hear the Christ you have. That is joy. Das ist Freude. I'm so proud of all of you. Deswegen bin ich auch stolz auf euch alle. Amen. Amen. To follow Christ, to know Him. Christus so zu folgen, ihm zu sehen, allein zu sehen, das ist gut. If he reveals somebody to you, he want to prepare you. Wenn er dir irgendjemand offenbart, dann möchte er dich vorbereiten. He will want to prepare that place you are going to. Möchte diesen Ort vorbereiten, zu dem du gehst. Amen. He will always prepare. You know, if you reveal somebody to you as your husband or as your wife. Wenn dir jemanden offenbart als Ehepartner. He revealed to Moses that he was going to be the deliverer. Er hat Mose offenbart, dass er ein dass er die Kinder Israels aus der Hand der Ägypter retten wird. Aber das erst in 30 Jahren. I'm not that year. Und nicht in dem gleichen Jahr. We are so much in haste. Aber wir sind so in Eile. Allow him to work for you. Lass zu, dass er für dich arbeitet. Amen. Amen. When I was speaking to my children today, als ich zu meinen Kindern gesprochen habe heute, I have also completed building to describe it. Habe ich ein unfertiges Gebäude als Beispiel benutzt. For example, if I tell you I'm going to build a house for you. Wenn ich dir sage, ich werde ein Haus für dich bauen. You know, let me say I'm God. Wenn ich zum Beispiel Gott wäre und mir sage, you that I'm going to build a house for you. Ich werde ein Haus für dich bauen. I did not say parking. Ich habe nicht gesagt, dass du einziehen sollst. I said the house is for you. Ich habe gesagt, dass das Haus für dich ist. It is not time for you to Aber es ist noch nicht eine Zeit, da einzuziehen. And you know, the house, you are so much in haste, you want to park it. Then I will tell you, the roof is not there. Aber du bist so in Eile und willst da unbedingt wohnen, aber ich würde dir sagen, das Haus hat noch kein Dach. The window is not yet fixed. Und die Fenster sind auch noch nicht da. And nothing is, you know, the floor, there, nothing has been done. Kein Boden. But yeah, the wall has been set. Nur das, die Wände sind da. But you are saying you want to go there, you want to also go sagst, du willst dennoch in diesem Gebäude wohnen. Aber ich würde sagen, nein. Lass mich dieses Gebäude vollkommen machen. You know, when God created Adam, als Gott Adam, erschaffen hat, he prepared the garden. Hat er den Garten vorbereitet. Somebody get in. Wherever he wants you to go, he always prepared for you. Der Ort, an dem der Herr dich haben will, wird er vorbereiten. Wir sollen nicht in Eile sein. Then, you know, when I say okay, and then I tell people, some people, please go and finish the window. Go there, take things and go and finish the window. But because you cannot even hear my voice, I might even tell you that they are going to finish it. They are going to cover the, they are going to now fix the windows, fix the roof. I'm saying it to you, you cannot hear it because the voice of haste is speaking. The voice of there's no more time. Let me be fast. You before because the voice of time is speaking. And because of that, you cannot hear my voice. And when you now see that people are going there to do something, you think that somebody is there to take it away. To take the house away from you. Und wenn ich zum Beispiel Arbeiter in das Haus schicke, damit sie die Fenster und die Böden und die Decke machen, wirst du gar nicht verstehen, was diese Leute vorhaben, weil du wirst gar nicht meine Pläne nachvollziehen können, weil du meine Stimme nicht hörst, weil du die ganze Zeit nur die Stimme der Eile und der Sorgen hörst. Und du wirst sogar denken, wenn du dann diese Leute siehst, die in dieses Haus reingehen, wirst du sogar denken, going to take it away from nehmen sie mir das Haus weg, werden sie jetzt in diesem Haus wohnen. Und du verstehst gar nicht, dass diese Leute Arbeiter sind, die an diesem Haus arbeiten. Those people are just workers. Die sind einfach nur Arbeiter im Haus. Lass sie da drin sein. Let them do the work. Sie sollen die Arbeit da drin and verrichten und dann werden sie auch gehen. Right und dann wirst du da wohnen irgendwann. Weil der Herr möchte, dass du diesen Ort genießt. Er möchte, dass du ihn problems, this crying, the weeping, all diese Probleme, that we receive later, we are saying, why me? Why should this happen? He doesn't want it er will das gar nicht für uns, diese Probleme und diese Verzögerungen und all diese Sachen. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't want to take it away from you. Er will nichts von uns wegnehmen. If he did not bring it, it means it is not good for you. Wenn er es nicht bringt, dann heißt das, dass es nicht gut ist für dich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let me come to this side. What's the time? Who knows the time? Oh. The time has really gone. Mm-hmm. Let me just give you a little bit of Sunday. Amen? Amen. On Sunday, we will talk about faith. Your faith is either dead or alive. Am Sonntag werden wir darüber sprechen, dass dein Glaube entweder tot oder lebendig ist. Actually, that is what he wanted me to preach today. Darüber sollte ich eigentlich heute predigen. He said my children should know this. Meine Kinder sollten and das wissen. Well. Amen? Amen. for things to work for you. Dass Dinge für dich funktionieren. He said it's like, you know, when a woman is under labor. Wenn eine Frau in den Wehen liegt. Himself is under labor. Dieses Kind ist auch in den Wehen. Both want to, you know, the woman want the baby to come out, and the baby also want to come out. Das Baby möchte raus und die Frau möchte, dass das he Baby said, rauskommt. That is how he is also in our life. Und so ist auch der Herr in unserem Leben. He said the words of God's children have been, they are staying too long in the hand of unbelievers. Er hat gesagt, dass so der there. We'll Reichtum der Ungläubigen zu lange in den Händen, dass der Reichtum der Kinder Gottes zu lange in den Händen der Ungläubigen ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. The time has gone, so we close now. Amen. On Sunday, we will continue. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.